Die Pferde wurden gebracht. Auch Mary, Sam Hawkins Maultier, nahmen wir mit. Und genau nach Winnetous Plan wäre dieses Unternehmen abgelaufen, wenn die Kiowas ihre Absicht, uns zu überfallen, nicht überhaupt aufgegeben hätten. Entweder schien ihnen ihre Zahl für diesen Zweck doch zu klein und sie holten Hilfe herbei, oder, mit dieser Möglichkeit musste man auch rechnen, sie hatten unseren Plan durchschaut und waren dann jetzt ebenfalls auf dem Wege zu ihrem Dorf, wo man Sam Hawkins gefangen hielt. Und dort war auch Santa. Wir mussten ihnen also folgen. Oder, wie Winnetou meinte, ihnen zuvorkommen. Wir müssten vor ihnen bei Tangua sein. Was meint mein Bruder Charlie hierzu? Sie werden mit unserem Kommen rechnen, weil wir Sam Hawkins und Santa haben müssen. Aber sie erwarten uns aus Nordwesten. Wir sollten also versuchen, von der entgegengesetzten Richtung aus Südosten zu kommen. Old Shatterhand hat stets die gleichen Gedanken wie Winnetou. Doch wird es nötig sein, auf diesem langen Ritt für Fleisch zu sorgen. Wir werden versuchen, einen Bison zu erjagen. Sind meine weißen Brüder bereit, sofort aufzubrechen? Wir ritten unverzüglich los. Und nach einigen Tagen und Nächten erreichten wir den Red River, an dem das Dorf des Kiowa-Häuptlings Tangua lag. Unser Umgehungsmanöver mit dem notwendigen Verbergen unserer Spur war sehr zeitraubend, machte sich aber schneller bezahlt, als wir zu hoffen wagten. Winnetou und ich hatten uns von den übrigen entfernt, um die Gelegenheit auszukundschaften. Wir befanden uns noch auf der Prärie draußen. Da sahen wir zwei Reiter, die wohl ein Dutzend Packtiere bei sich hatten, Händler vermutlich, die mit den Kiowas Tauschgeschäfte gemacht hatten. Sie hatten uns auch gesehen, und es wäre auffällig gewesen, wenn wir ausgewichen wären. Sie durften nur nicht wissen, wer wir sind. Deshalb gab ich Winnetou schnell einige Winke, und dann ritten wir auf die beiden zu. Sie hatten ihre Gewehre zur Hand genommen und sahen uns erwartungsvoll an. Ich beruhigte sie und sagte ihnen, wir kämen vom Washita River herüber. So, und wohin wollt ihr? Zu den Kiowas, zum Häuptling Tangua. Wir kommen gerade von dort. Das ist nicht mehr weit. Aber wenn ihr einen guten Rat annehmen wollt, so kehrt schnell wieder um und lasst euch von keinem Kiowa sehen. Wieso? Weil Tangua jeden Weißen, der in seine Hände fällt, auslöschen will. Und jede Rothaut, der kein Kiowa ist, ebenfalls. So. Ja, ihr seid aber doch noch am Leben. Wir sind gute alte Bekannte Tanguas und ehrliche Händler, die die Rothäute nicht übers Ohr hauen. Aber euch wird er kalt machen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Abwarten. Vielleicht bringe ich dem Häuptling ebenfalls Nutzen. Ihr? Wer seid ihr denn? Und was wollt ihr bei den Kiowas? Ich gehöre zur Agentur. Ach, zur Agentur? Hört, das ist ganz besonders schlimm. Gerade auf die Agenten sind die Rothäute schlecht zu sprechen. Weil die meisten von ihnen Betrüger sind, wollt ihr sagen. Ich gebe das zu. So, das gebt ihr zu. Gerade die Kiowas sind bei den letzten Lieferungen mächtig übers Ohr gehauen worden. Wenn ihr die Absicht habt, ein bisschen gemartert zu werden, so reitet hin. Es wird euch sofort geholfen werden. Glaube ich nicht, Gentlemen. Sie werden sich sogar über meinen Besuch freuen. So? Ja, ich habe es nämlich durchgesetzt, dass ihr Schaden gut gemacht werden soll. Sie werden nachgeliefert bekommen und ich will ihnen sagen, wo sie die Waren in Empfang nehmen können. Das ist freilich etwas anderes. Aber warum habt ihr denn da eine Rothaut bei euch? Ja, weil ich die Sprache der Kiowas nicht verstehe. Er ist mein Dolmetscher. Ein Pawnee, den Tangua auch kennt. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Und meine Warnung war überflüssig. Oh, danke euch trotzdem. Aber warum ist der Häuptling so wütend auf alles, was nicht Kiowa heißt? Hat in letzter Zeit verdammt schlechte Erfahrungen gemacht. Die Apachen sind in sein Gebiet eingefallen und haben ihm mehrere hundert Pferde gestohlen. Er hat sie gleich verfolgt. Aber sie waren in zu großer Übermacht und so wurden die Kiowas geschlagen. Außerdem hatten die Apachen eine Gesellschaft von weißen Westenmännern zu ihrer Unterstützung. Einer von diesen Leuten hat den Häuptling zum Krüppel geschossen. Heißt Old Shatterhand, dieser Mann. der den stärksten Menschen mit der Faust zu Boden schlägt. Aber Tangua wird nicht eher ruhen, bis er diesen Old Shatterhand in die Hände bekommen hat. Den und seinen Freund Winnetou. Winnetou? Wer ist denn das nun wieder? Ein junger Apachenhäuptling, der mit einer kleinen Schar seiner Krieger und den Weißen ungefähr 3 Tageritte von hier gelagert hat. Die sollen jetzt alle hierher in das Dorf gelockt werden. Aha. Ja, werden sie so dumm sein, in die Falle zu gehen? Wahrscheinlich. Sie wollen nämlich einen Weißen, auch einen Gefährten Old Shatterhands, befreien, den Tangua schon gefangen hat. Sam Hawkins nennt er sich. Ein sonderbarer Kauz. Ja, lacht immer nur. Und tut gar nicht so, als hätte er den Tod vor Augen. Ihr habt ihn gesehen? Ja. Wir waren dabei, als sie ihn brachten und auf die Insel schafften. Auf eine Insel? Liegt etwas weg vom Dorf und wird gut bewacht. Ich habe ihn gefragt, ob wir vielleicht etwas für ihn tun könnten. Ja, meinte er. Er hätte großen Appetit auf Buttermilch. Ob ich nicht nach Cincinnati reiten und ihm ein Glas voll holen wollte. Ein närrischer Kerl. Er wird übrigens nicht schlecht behandelt, denn Old Shatterhand hat einen gefangenen Kiowa als Geißel bei sich. Nur Center gibt sich Mühe, ihm das bisschen Leben, das er noch hat, schwer zu machen. Center? Mit dem Namen nach ein Weißer? Ein Gast des Häuptlings oder hat er ein besonderes Zelt? Wie man's nimmt. Scheint kein gern gesehener Gast zu sein. Denn er wohnt nicht gleich neben dem Häuptling, sondern in einer alten Lederhütte, fast am Ende des Dorfes. So, am Ende des Dorfes. Ja, es ist das 4. oder 5. Zelt, flussaufwärts gerechnet. Glaube aber nicht, dass euch der Mann gefallen wird. Wieso meint ihr das? Hat ein Galgenvogelgesicht. Hütet euch vor ihm. Trotz eures Amtes werdet ihr mir einen guten Rat nicht übel nehmen. Aber nein, im Gegenteil. Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet. Wir müssen nun weiter. Lebt wohl und kommt mit heiler Haut wieder von hier fort. Wünsche dasselbe, Gentlemen. Ja, danke, Gentlemen. Danke.